Sind wir als Christen Sklaven Gottes? Ich gebe sofort zu, eine provokante Frage, aber doch eine Frage, die mir etwas quer am Magen liegen kann, wenn ich so meine Bibel lese. Denn wer Bibel liest, merkt, es gibt in dieser Richtung viele Formulierungen. Paulus zum Beispiel nennt sich häufiger in seinen Briefen Sklave Gottes. Und das kommt manchmal nicht so rüber, weil zum Beispiel die Luther-Übersetzung das übersetzt mit Knecht. Ich bin ein Knecht Gottes, von Mägden und Knechten spricht. Und vielleicht geht es nur mir so, aber ich finde das etwas defensiver als tatsächlich dieses schwere Wort Sklave. Aber im Griechischen, doulos, heißt es Sklave. Und ich habe euch heute einen Text mitgebracht, der Grundlage ist für diese Predigt. Und da gibt es eine ganz ähnliche Sprache. Und das ist der 1. Petrusbrief, 2. Kapitel. Und da die ersten 10 Verse, ihr findet es auch in der Videobeschreibung zum Mitlesen. Und da gibt es eine Formulierung am Ende, da schreibt Petrus, wir sind ein Volk zum Eigentum. Heißt, wir sind Gottes Eigentum. Das ist Besitzsprache. Und wir leben ja in einer Zeit, wo wir aus in der Regel sehr guten Gründen davon überzeugt sind, dass kein Mensch einem anderen gehört. Und wir sind überzeugt, Beziehungen sollen auf Augenhöhe geführt werden. Und nun kommt der Gott der Bibel und sagt, ihr seid mein Eigentum. Und dann sperrt sich vielleicht auch bei euch was, weil das eben nicht den Geist von Augenhöhe atmet. Und deshalb ist so die Frage, die ich mir heute stelle und die, so, die Grundfrage dieser Predigt ist, kriegen wir zu dieser Sprache irgendwie einen Zugang? Gibt es eine Möglichkeit, das für uns auch im 21. Jahrhundert anzunehmen? Und dazu habe ich mir folgenden Fahrplan überlegt. Dieser ganze Abschnitt aus dem 1. Petrusbrief, diese 10 Verse, da gibt es unglaublich viele Aussagen darüber, wer wir als Christen aus Gottes Sicht sind. Sehr viele Prädikate. Und 4 davon möchte ich mir gerne raussuchen und die mit euch etwas näher anschauen. Wir haben nicht Zeit für alle, die in dem Text stecken, aber 4 gucke ich mir näher mit euch an und dann könnt ihr am Ende beurteilen, ob da vielleicht irgendwie ein Schuh draus wird. Beginnen wir mit dem ersten Prädikat und bei dem sind wir eigentlich schon, nämlich der Aussage, dass wir als Christen Eigentum sind. Erstens Eigentum. In deiner Taufe hat Gott dich zu seinem Eigentum erklärt. Mit dem Wasser hat Gott gesprochen, die gehört zu mir. Der gehört jetzt zu mir. Und deswegen ist übrigens auch bei uns im Konfirmandenunterricht der erste Satz, den die Konfis auswendig lernen, der Satz, ich bin der Herr, dein Gott. Also man muss bei uns am Anfang die 10 Gebote lernen. Und das Interessante ist ja, dass die 10 Gebote gar nicht mit einem Gebot losgehen, sondern mit dem Satz, ich bin der Herr, dein Gott. Und dann kommt, du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Und der Satz, ich bin der Herr, dein Gott, sagt genau das aus, dass Gott dich erwählt hat. Er hat gesagt, ich bin ab sofort dein Gott. Du gehörst zu mir. Du bist mein Eigentum. Gott hat sich entschieden, dein Gott zu sein und dass du zu ihm gehörst. Und dann fällt mir auf, dass wir es als Christen ja oft andersrum erzählen. Dass wir sagen, wir entscheiden uns für Gott. Und dann fangen wir an, in dieser Logik Gott zu vermarkten, zu präsentieren, zu bewerben. Weil wir ja in einer Zeit leben, wo viele Leute nicht in die Kirche gehen, nichts mit dem Glauben an Gott anfangen können und dann denken wir, oh, wir müssen Gott irgendwie so anpreisen, wie so ein Marktschreier und den Leuten irgendwie ja, verkaufen, warum unter den vielen religiösen Deutungsmöglichkeiten im Supermarkt der Religion, warum Gott da die richtige Wahl ist. Sagen wir, glaub doch an den Gott der Bibel, das wird dir gut tun, das wird dein Leben bereichern. Aber wenn man mal einmal Pause macht und innehält, dann merkt man ja, dass diese ganze Logik eigentlich, nach der wir Gott anpreisen müssen, doch eigentlich völlig schräg ist, oder? Also der Gott, der mich erschaffen hat, der mich jeden Tag mit allem versorgt, was Not tut an Leib und Seele, der Gott, der kann im Grunde dankbar sein dafür, dass ich mich herablasse, ihn zu wählen. Ihn aus dem Regal zu ziehen gewissermaßen, wie so eine Packung italienischer Nudeln im Sonderangebot. Das kann es doch nicht sein. Und so ist es auch nicht. Es ist nämlich genau umgekehrt. Nicht wir ziehen ihn aus dem Regal, er hat uns aus dem Regal gezogen. Und das nicht im Sonderangebot, sondern teuer hat Jesus uns erkauft. Petrus sagt es wenige Zeilen vor dem zweiten Kapitel, nämlich im ersten Kapitel seines Briefes. Er sagt, wir sind nicht erkauft worden mit vergänglichem Gold und Silber. Ja, was ist schon Gold und Silber? Im Vergleich zu dem teuren Blut Christi, denn mit diesem Blut sind wir erkauft worden. Und weil es Gott sein Leben gekostet hat, dass du nun sein Eigentum bist, darum bist du wertvoll. Es war nicht günstig für Gott. Er hat sein Leben gegeben, um dich zu erkaufen und dich zu seinem Eigentum zu erklären. Deshalb bist du wertvoll und frei. Petrus spielt nämlich, das ist auch sehr interessant, wenn man sich den Petrusbrief anschaut, immer wieder auf alttestamentliche Geschichten an und vor allen Dingen auf eine alttestamentliche Geschichte hier, nämlich die Exodus-Erzählung, den Auszug des Volkes Gottes aus Ägypten unter Mose. Und in dieser Logik der Geschichte bedeutet ja der Satz, wenn Gott sagt zu Israel, du bist mein Eigentum, klingt damit natürlich immer auch der Satz mit, ihr seid nicht mehr das Eigentum des Pharaos. Das heißt, wer zu Gott gehört, gehört nicht mehr zu den Pharaonen, zu den Herren dieser Welt. Und vielleicht ist das ein Zugang, wo du sagen kannst, okay, unter dem Vorzeichen ist das sogar eine gute Nachricht, dass ich Gottes Eigentum bin, dass ich ihm gehöre. Weil es eben nicht so ist in der Welt, dass man absolut frei sein kann. Man gehört in gewisser Hinsicht immer irgendjemandem. Ob es die sichtbaren Pharaonen dieser Welt sind, die aber, wenn ich zu Christus gehöre, nicht das letzte Wort mehr über mich haben. Der tyrannische Chef hat am Ende nicht mehr das letzte Wort über dich. Aber auch die abstrakten Pharaonen dieser Welt, die uns manchmal gefangen nehmen können, die Herr über unser Leben sein können, dass ich diesen Drang habe, Karriere machen zu müssen und nur weiß, ich bin wertvoll, wenn ich die und die Leiter erklommen habe. Nein, hat nicht das letzte Wort. Den Seelenpartner finden zu müssen, der mich vervollständigt, hat nicht das letzte Wort. Schlank und sportlich und jung und dynamisch sein zu müssen, hat nicht das letzte Wort. Weise und reif und klug sein zu müssen, hat nicht das letzte Wort. Dass die eigenen Kinder gelingen, dass man stolz sein kann, dass die so was gebracht haben im Leben, das ist nicht mehr mein Herr, nicht mein Pharao, weil ich zu Jesus Christus gehöre. Weil ich sein Eigen bin. Und weil ich sein Eigen bin, hat er das letzte Wort über mich. Also wir sind erstens Gottes Eigentum und vielleicht könnt ihr es so gesehen annehmen. Und wir sind zweitens, das sagt Petrus hier auch, wir sind Kinder, wir sind seine Kinder. Ich lese einmal den entsprechenden Vers vor, 1. Petrus 2, Vers 2. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil, da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Also, in der Taufe hat Gott dich nicht nur zu seinem Eigentum erklärt, sondern auch zu seinem Kind. Und wir sind nicht nur, wenn wir zum Glauben kommen und geistlich neugeboren werden, nicht nur dann sind wir Kinder im Glauben, sondern wir bleiben unser Leben lang Kinder im Glauben. Das ist das, was Petrus sagt. Und das entspricht nicht immer dem Bild von geistlichem Wachstum, das so durch unsere Christenheit geistert. Es gibt auch manche, die sagen, ja, es gibt so die Babychristen, die sind so frisch und neu im Glauben und die freuen sich über die Gnade Gottes und dass Jesus für sie gestorben ist und sein Leben für sie gegeben hat. Aber dann gibt es auch die Christen, die schon reifer geworden sind. Und denen geht es dann nicht mehr so um das Evangelium, sondern mehr um geistliches Wachstum, dass wir auch Jesus voll und ganz nachfolgen mit ganzem Herzen, mit aller Kraft, dass wir uns immer mehr und mehr um Heiligung bemühen. Und das ist dann so ein Mehrstufen-Christentum. Ich war tatsächlich mal auf einem christlichen Kongress, da stand ein Pastor vorne und sagte, 4 Stufen hat er ausgemacht. Und es geht natürlich darum, immer die Stufenleiter höher zu klimmen. Und Petrus sagt hier, nein. Nein, so ist es nicht. Es ist nicht so, dass du aus Gottes Gnade herauswächst, wie aus Kinderschuhen. Nein. Wie ein kleines Baby nach der Milch seiner Mutter schreit, so schreien wir nach Gnade Gottes. Das ist ein schräges Bild, aber das ist das Bild, was Petrus für uns als Christen benutzt. Wir sind wie kleine Babys, die Hunger haben nach Milch. Und geistliches Wachstum heißt eben nicht, unabhängig von der Milch des Evangeliums zu werden, sondern immer mehr zu merken, wie ich Hunger habe. Immer mehr auch zu schmecken, wie gut das schmeckt, die gute Nachricht von Jesus Christus. Und dass mein Hunger nach dem Evangelium wächst. Und Evangelium heißt eben nicht die Liste, die ich abarbeiten muss, sondern dass Jesus Christus selbst die Liste für mich abgearbeitet hat. Und dass ich frei bin. Je älter ein Kind wird, desto unabhängiger wird es in der Regel von seinen Eltern. Nabelt sich ab, steht auf eigenen Beinen im Leben und manchmal so den Eindruck, dass das auch unser Bild ist für unsere Gottesbeziehung. So, wenn wir neu zum Glauben kommen, sind wir abhängig von Gott. Wir leben ganz aus der Gnade, aber wir wachsen im Glauben und jetzt können wir es aus eigener Kraft. Und ich glaube, dass das überhaupt nicht das ist, worum es bei geistlichem Wachstum geht, sondern eigentlich geht es um Abhängigkeit. Und immer mehr zu merken, ich brauche Gott jeden Augenblick, jede Minute, jede Sekunde meines Lebens. Ich lebe jeden Augenblick aus der Gnade Gottes. Das ist vielleicht sogar ein bisschen so wie, gab vor ein paar Jahren, mehr als ein paar Jahren inzwischen, mal diesen Film Der seltsame Fall des Benjamin Button. Ich weiß nicht, ob ihr den mal gesehen habt mit Brad Pitt. So eine Geschichte, wo ein bisschen skurril ein Mensch auf die Welt kommt, aber nicht mit 0 Jahren geboren wird, sondern mit, keine Ahnung, 93. Und dann nicht jedes Jahr älter wird, sondern jedes Jahr jünger wird, bis er ein Baby wird. Vielleicht ist das eher ein Bild für unser geistliches Wachstum, immer mehr zu werden wie die neugeborenen Kinder. Das ist übrigens auch der Grund, warum bei uns in der Kirche, vereinfacht gesagt, der Grundsatz gilt, wir taufen Kinder wie Erwachsene und Erwachsene wie Kinder. Bei uns wird ja bei jeder Kindertaufe das Evangelium gelesen, lasst die Kinder zu mir kommen. Und bei einer Erwachsenentaufe übrigens auch. Auch dann, wenn wir einen Erwachsenen taufen, lesen wir, lasst die Kinder zu mir kommen. Weil wir davon ausgehen, dass selbst wir Großen, wenn wir zu Gott kommen, auch als Kinder kommen. Wir sind also erstens Eigentum, wir sind zweitens Kinder und wir sind drittens, was Petrus hier schreibt, Priester. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal jemals als Priester verstanden hast, aber das ist das, was Petrus hier seiner Gemeinde oder den Gemeinden zusagt. Er sagt, ihr seid eine heilige Priesterschaft. Das heißt, du gehörst zu den Priestern Gottes. Du bist eine Priesterin oder ein Priester. Und diesen Traum davon, dass die gesamte Gemeinde Gottes aus Priestern besteht, den hat Petrus auch wieder aus der Mose-Geschichte. Nämlich, es gibt ja den Moment, wo Israel nach dem geteilten Meer am Berg Sinai ankommt. Und dann sagt Gott, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das ist der Traum. Das ganze Volk Gottes, das da ankommt, soll ein Volk von Priestern sein. Traum, die Realität ist ja nur eine andere in der Menschheitsgeschichte. Nämlich, dass wir Menschen dazu neigen zu sagen, die Aufgabe, Priester zu sein, die delegieren wir an die Religionsprofis. So, ne? Wenn ich ein Steuerthema habe, dann delegiere ich das an den Steuerberater. Wenn ich Glaubensthema, das delegiere ich so an den Pastor, Priester, wie auch immer, Pfarrer, wie auch immer der heißt. Und der klärt das dann für mich und der betet für mich und dann ist der liebe Gott schon zufrieden. Und nö, das ist nicht die Idee der Bibel. Die Idee der Bibel ist, wir als Christen sind allesamt Priester. Das ist auch der Grund, warum ich übrigens selber nicht Priester heiße, sondern Pastor. Ich bin kein Priester, ich bin auch Priester, aber das hebt mich nicht heraus, weil wir alle Priester sind. Das heißt, nicht nur ich habe einen Zugang zu Gott, nicht nur ich als Hauptamtlicher darf vor den Altar treten, sondern jeder Christ hat einen direkten Zugang zu Gott. Es gibt auch in der evangelischen Kirche eine Priesterweihe. Sie heißt Taufe. Deine Taufe war eine Priesterweihe. Deshalb haben alle Christen gemeinsam das Recht, über die Zukunft der Kirche zu bestimmen. Ja, es sind ja gerade viele Diskussionsprozesse im Gange, wie geht Kirche in die Zukunft? Das ist ein Thema, das alle angeht. Du hast ein Mitspracherecht, du bist immer ein Priester dieser Kirche. Mein Job ist es als Pastor, öffentlich das zu verkündigen, was wir alle glauben. Das ist mein besonderes Mandat, es öffentlich zu tun. Aber grundsätzlich sind wir alle Priester. Ihr braucht doch übrigens, das ist mir auch wichtig, keinen Pastor, um die Bibel zu verstehen. Also ich hoffe, dass euch die Predigten hier bereichern, aber es ist eben nicht so, dass man sagen kann, oh, die Bibel ist so unverständlich, und aber dann brauche ich jemanden, der 5 Jahre Theologie studiert hat, der kann es mir dann aufschließen. Nein, du bist Priester. Du kannst deine Bibel lesen und du wirst es verstehen. Und ich kenne Leute, ich kenne ältere Damen bei mir aus der Gemeinde, die haben mitunter mehr verstanden von der Bibel als manche Theologieprofessoren. Nicht alle Theologieprofessoren, gibt es auch ganz tolle, und es sind zugespitzte Formulierungen, aber dennoch, ich bin fest davon überzeugt, auch ohne Theologiestudium kann ich die Bibel verstehen, weil wir sind zu Priestern geweiht. Das ist einer der Grundgedanken, die Martin Luther in seiner Freiheitsschrift von 1521 aufnimmt. Lest die mal, die ist wirklich klasse. Und er verwendet da eine markante, zugespitzte Formulierung im Zusammenhang des Gedankens, dass wir als Christen Priester sind. Er sagt, zugespitzt, als Priester haben wir sogar Macht über Gott. Macht über den allmächtigen Gott. Weil Gott uns zusagt, unsere Gebete zu hören. Vielleicht, jetzt kommt wieder ein schräges Bild, vielleicht wie so eine Tochter, die weiß, wie sie ihren Vater um den Finger wickeln kann, bis der sagt, na gut, bekommst du. Zitat Luther: Wer kann nun die Ehre und Hoheit eines Christenmenschen ausschöpfen? Durch sein Priestertum ist er gottesmächtig, denn Gott tut, was er bittet und will. Das ist komisch, oder? Als Sklaven Gottes, als sein Eigentum sind wir nicht nur seine Kinder, wir sind auch Priester und haben darum im Gebet Macht über ihn, Macht über den, dessen Eigentum wir sind. Viertens Könige. Wir sind nämlich nicht nur Eigentum, Kinder, Priester, wir sind viertens auch Könige. Petrus schreibt das, er schreibt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Weil wir in der Taufe mit Jesus verbunden sind, gilt auch das für uns, was für Jesus gilt. Jesus ist König und wir sind seine kleinen Schwestern und Brüder geworden im Wasser der Taufe. Von daher sind wir mit Jesus König, wir herrschen mit Jesus. Und das heißt, nichts in dieser Welt hat am Ende das letzte Wort über uns. Nichts in dieser Welt kann uns am Ende beherrschen. Deswegen kann Martin Luther singen im Lied An feste Burg, nehmen Sie uns den Leib, gut er, Kind und Weib, das fahren dahin, sie haben keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. Es gibt einen Schatz, den kann nichts antasten in dieser Welt. Wir sind Könige mit Christus. Und deshalb benutzt Luther in seiner Freiheitsschrift die sehr starke Formulierung, ein Christenmensch ist ein freier Herr. Ein freier Herr über alle Dinge und niemand ist untertan. Verrückt, oder? Als Sklaven Gottes sind wir Könige. Alle Dinge, die passieren, alle Dinge, auch die schlimmen, müssen uns am Ende zum Besten dienen, sagt Paulus in Römer 8, weil wir die Herren sind. Diese Freiheit als Könige Gottes nutzen wir natürlich nicht egoistisch für uns, individualistisch, sondern für andere. Weshalb Luther in seiner Freiheitsschrift auch eine zweite These dazu stellt. Er sagt, nicht nur ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand ist untertan, er sagt auch, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht und jedermanns Untertan. Im Glauben an Gott bin ich frei, aber weil meine Mitmenschen mich brauchen, bin ich in der Liebe an sie gebunden. Wir sind frei als Könige. Und jetzt kommt noch ein Gedanken, den ich sehr bemerkenswert fand, von dem, was Petrus schreibt. Wir sind sogar frei vom Gesetz Gottes. Natürlich sollen wir nach Gottes Regeln leben, schreibt Petrus auch, aber die Frage, ob wir es schaffen, nach den Geboten Gottes zu leben, hat nicht mehr das letzte Wort über uns. Und das hat auch was damit zu tun, wie Petrus mit seinen Worten die Geschichte vom Auszug aus Ägypten unter Mose nacherzählt. Denn als das Volk am Sinai ankommt, da kommt ja, wie gesagt, dieser Traum, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein. Und das Interessante ist, dass bei Mose diese Zusage an eine Bedingung geknüpft ist. Ich lese nämlich einmal den Vers davor mit. Da heißt es, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten. So sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also, wenn du Gottes Bund hältst, wenn du seine Gebote befolgst, dann gehörst du zu ihm. Dann darfst du sich sein Kind nennen. Dann darfst du Priester, König sein. Das Interessante ist, Petrus wiederholt diesen Traum davon, dass wir Könige und Priester sind. Aber er lässt die Bedingung weg. Er knüpft es nicht an ein Gesetz, er knüpft es nicht an eine Bedingung, an ein Wenn-Dann-Prinzip. Er sagt, ihr seid sein Eigentum. Ihr seid Kinder. Ihr seid Priester, ihr seid Könige. Nicht wegen der Regeln, die ihr an manchen Tagen mehr oder weniger haltet und an anderen Tagen gar nicht, sondern ihr seid all das, weil Christus euch teuer erkauft hat, weil er sein Blut und sein Leben für dich gegeben hat. Und nun lebt aus diesem Geschenk. Passt ja euer Verhalten daran an, was ihr seid. Lebt, was ihr seid. Denn das, was ihr seid, das kann euch niemand nehmen. Ihr seid Könige, Priester, Kinder, sein Eigentum. Ihr seid sein Schatz. Amen.